Abschnitt 18 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel: Rechtsschutz wider den Lärm, Teil 2. Drittens: Bürgerliches Gesetz, Paragraf 906 und 907. Eine allerliebste Erheiterung bietet eine psychologische Entdeckung des Deutschen Reichsgerichts. Eine Entdeckung, dank deren der schwache Rechtsschutz den Paragraf 906 und 907 des Bürgerlichen Gesetzbuches in einzelnen Fällen geleistet haben, schließlich völlig totgeschlagen werden kann. Es ist die richterliche Erfindung des normalen Durchschnittsmenschen. Diese unbezahlbare Verlegenheitsinstanz muss vor dem Deutschen Reichsgericht überall herhalten, wo man das Manko der Gesetzgebung und die traurige Unzulänglichkeit des juristischen Begriffs der sachlichen Immission gegenüber hygienischen und physiologischen Schädigungen noch nicht einsehen und eingestehen will. Dies erweist zum Beispiel eine, Klammer auf, Juristische Wochenschrift 1904, Seite 143 abgedruckte, Klammer zu, Letztentscheidung des Reichsgerichts in einem vor dem Landgericht Colmar in zweiter Instanz geführten Prozesse. Eine Hausbesitzerin führt Klage gegen einen benachbarten Bierbrauer, der auf seinem Grundstück eine Eismaschine aufstellt. Sie weist nach, dass sie durch den Lärm dieser Maschine nervenkrank geworden sei, schließlich aber gezwungen wurde, ihr für sie entwertetes Haus zu verkaufen. Sie klagt auf Entfernung der Tag und Nacht arbeitenden Maschine oder aber auf Schadenersatz. Die Klage wird in der Berufungsinstanz abgelehnt, die Revision zurückgewiesen. In der Begründung berufen sich die Gerichte, einschließlich Reichsgericht, auf den im Entwurf zu BGB Band 3 Seite 267 ausgesprochenen Grundsatz, dass das Maß des Erlaubten nicht von wechselnden persönlichen Verhältnissen abhängig gemacht werden dürfe. Eine nervenkranke Dame könne daher nicht für die Anwendung des Paragraphen 906-907 kompetent werden. Dieser Grundsatz ist nun aber nichts als eine dehnbare Phrase. Die Zurückweisung der nervenkranken Dame als Klägerin ist schließlich geradezu eine rechtliche Verunrechtung. Denn wäre die Frau nicht nervenkrank geworden, so hätte sie ja den Schutz des Gesetzbuches gar nicht nötig. Man definiert hier eben einfach den Menschen als normal, der den gegebenen Lärm erträgt, weist aber den, der ihn nicht erträgt, ab, mit der Motivation, dass er anormal sei oder anormal geworden sei. Ganz der nämliche Rechtskonflikt kam auch bei einem Rechtsfalle zum Austrag, der ebenfalls durch alle Instanzen bis zum Reichsgericht durchgefochten und zuletzt mit der Berufung auf den normalen Durchschnittsmenschen totgeschlagen wurde. Fußnote: Juristische Wochenschrift 33, Seite 384, Ziffer 6. Ende Fußnote. In diesem Fall wurde ebenfalls gegen das Geräusch einer Maschine geklagt. Ein alter Arzt, der als Sachverständiger zugezogen wurde, sagte aus, dass nach seiner ein Menschenalter umfassenden Erfahrung mindestens ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in der Stadt Dortmund als nervös und nicht normal zu bezeichnen sei, insofern sie bei dem in Rede stehenden Maschinengeräusch nicht würde schlafen können. Die Klage wird dennoch abgewiesen. Das Reichsgericht entscheidet, dass Bedürfnisse nervöser Personen nicht zu berücksichtigen seien. Da sich nun aber der Kläger dagegen sträubt, als nervöse Person zu gelten, so beruft sich das Gericht schließlich auf die Tatsache, dass er bei offenem Fenster zu schlafen gewohnt sei, was ebenfalls als etwas nicht Normales zu bezeichnen sei. Eine herrliche Rechtsentscheidung. Einen Rechtsanspruch auf den Paragraphen 906 haben somit also nur normale Durchschnittsmenschen, die hinter geschlossenen Fenstern schlafen. Das Deutsche Reichsgericht hat bei dieser unsterblichen Entscheidung, Klammer auf, vom 30. April 1904, 126/4 römisch 5, Klammer zu, offenbar allzu ausschließlich an den deutschen Juristen der Gegenwart gedacht. Normale Durchschnittsmenschen, die hinter geschlossenen Fenstern schlafen. Viertens. Die Ortsüblichkeit, Paragraph 906. Wenn der Begriff des normalen Durchschnittsmenschen heller Unsinn ist, so ist der zweite Begriff, auf den sich die Anwendung des Paragraphen 906 bezieht, der Begriff der Ortsüblichkeit, noch alberner. In diesem Begriff laufen nämlich verschiedene Definitionen durcheinander. Man denkt bei dem Worte Ortsüblichkeit einmal an zum Wesen der Sache gehörig, man denkt ein anderes Mal an die gewohnheitsmäßige Gepflogenheit der betreffenden Örtlichkeit. Dies zeigt zum Beispiel eine urkomische Verhandlung vor Stuttgarter Gerichten, die vor dem Reichsgericht schließlich zum Austrag kam. Fußnote: Juristische Wochenschrift 33, Seite 175. Ende Fußnote. Hier klagt jemand, weil sein Grundstück durch den nächtlichen Lärm einer Kegelbahn entwertet werde. In den Urteilsbegründungen kommt die volle Ratlosigkeit der Richter zum Ausdruck. Zunächst wird die Klage abgewiesen, mit der Begründung, dass das betreffende Haus in einem Stadtteil liege, wo die Anlage von Kegelbahnen durchaus ortsüblich sei. Dies zeige sich daran, dass sich in dem Stadtteil noch drei andere Kegelbahnen befänden. Dagegen macht die Berufungsinstanz jedoch geltend, dass diese Auslegung des Begriffs der Ortsüblichkeit ganz verkehrt sei. Die Ortsüblichkeit im Allgemeinen käme nur dann in Betracht, wenn gesagt werden könne, dass in der ganzen Stadt oder wenigstens in dem ganzen betreffenden Stadtteil die Benutzung der Grundstücke zur Anlage von Kegelbahnen die gewöhnliche sei. Dies aber sei ja doch in Stuttgart nicht der Fall. Zu guter Letzt aber entscheidet das Reichsgericht die Sache sozusagen in der Negative. Eine Ortsunzulässigkeit ist dann als gegeben zu erachten, wenn das betreffende Viertel, wo sich die Kegelbahn befindet, ein herrschaftliches Villenviertel ist, also ein Viertel, wo reiche Leute wohnen, die ohnehin weniger hygienischen Rechtsschutz nötig haben. Dieses alles ist natürlich heiterster Juristenunsinn. Denn was kann aus diesem Entscheide folgen? Doch wohl nur, dass dort, wo eine Kegelbahn lärmt, auch 27 Kegelbahnen lärmen dürfen, wo aber bisher noch kein Gastwirt Konzessionen erhielt, da soll auch künftig keiner Konzessionen erhalten. Fünftens. Präjudize zu 903, 906 BGB. Ein wahres Unikum ist ein Präjudiz des 4. Senats des Sächsischen Oberlandesgerichts aus dem Jahre 1903. Fußnote: Abgedruckt in den Annalen des Königlich Sächsischen Oberlandesgerichts, Band 25, Seite 515 bis 518. Ende Fußnote. Ein Grundstückbesitzer in Laubegast bei Dresden klagt aufgrund BGB § 903, 906 gegen eine Kinderbewahranstalt, die neben seinem Hause einen Kinderspielplatz mit Sandhaufen anlegte. Die Mieter seines Hauses seien durch Lärm und Staub zum Auswandern gezwungen, die Wohnungen entwertet. Die Abweisung der Klage, auch im Instanzenwege, gründet sich auf die Erwägung, dass die Benutzung des Kinderspielplatzes nach den örtlichen Verhältnissen bei Grundstücken dieser Lage nicht ungewöhnlich und der Lärm und Staub nicht schlimmer sei, als gewöhnlich auf Kinderspielplätzen der Fall zu sein pflege. Es werden eine Reihe Zeugen vernommen, die darüber aussagen müssen, ob der Lärm erträglich gewesen sei. Einer sagt aus, er sei unerträglich gewesen, drei andere aber bezeugen, dass er nicht schlimmer war, als die Lage des Grundstücks mit sich brachte. Die Privata Auguste, verwitwete G., aber bekundet sogar, dass sie sich über den Lärm gefreut habe, weil er nicht so klang wie ungezogene, trotzige oder Schmerzempfindende, sondern wie vergnügte und fröhliche Kinder zu lärmen pflegen. Was die Klage über den Staub betrifft, so wird sie abgewiesen, weil die Mieter weniger wegen des Staubes als wegen des Lärms gekündigt haben, die Klage gegen den Lärm aber ja bereits abgewiesen sei. Mit diesen Deduktionen werden Berge überflüssigen Papiers verschrieben. Eine Unsumme nicht minder uferloser Debatten bietet eine Verhandlung, die vor Landgericht München I, vor dem Münchner Oberlandesgericht und schließlich vor dem Zivilsenat des Reichsgerichts geführt worden ist. Die vage Unmöglichkeit des Begriffs der Ortsüblichkeit im § 906 BGB und § 26 der Gewerbeordnung könnte nicht besser als durch die Entscheidung der obersten Instanz illustriert werden, die alle früher in der Angelegenheit ergangenen Urteile wieder aufhebt. Fußnote. Abgedruckt in den Entscheidungen des Reichsgerichtes in Zivilsachen, Band 57, Seite 224 bis 231. Ende Fußnote. Zu München in der Nymphenburger Straße befindet sich ein Trambahndepot. Die Anwohner werden von morgens 4 Uhr bis nachts 1 Uhr durch Lärm schikaniert. Und zwar, im lieblichen Juristendeutsch gesprochen, erstens durch Manipulationen wie a. Rangieren auf der Schiebebühne, b. Wegwerfen eiserner Hebel, c. Reinigen der Wägen, d. Umwerfen von Rücklehnen, e. Entfernen von Holztrittbrettern. Zweitens durch rasches Aus- und Einfahren der Wägen, respektive schnelles Passieren der Wechsel. Drittens durch häufige Glockensignale. Bei der Klage der Anwohner dieses angenehmen Depots wird nun von verschiedenen Gerichtshöfen vor allem darüber Erhebung gepflogen, ob der Lärm ortsüblich sei oder nicht. Dabei aber laufen den Richtern zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte wirr durcheinander. Sie denken bei dem Begriffe Ortsüblichkeit zunächst an so etwas wie Wesenszugehörigkeit. Das heißt, sie verhandeln darüber, ob all dieser Lärm zum Wesen eines Trambahndepots gehöre oder ob er auch eventuell vermeidbar sei. Denn ein unvermeidbares, allgemeines Übel ist nach altem Rechtsgrundsatz nicht klagbar. Zweitens aber dachte man bei dem Begriffe Ortsüblichkeit daran, ob man an der betreffenden Lokalität, also in der betreffenden Gegend Münchens, solchen Lärm gewohnt sei und erwarten dürfe. Man forschte insbesondere danach, ob eine sogenannte Prävention des Lärmes bestanden habe, das heißt, ob etwa seit alters an der betreffenden Stelle immer gelärmt worden ist, sodass die sich dort ansiedelnden Leute den Lärm eben mit in den Kauf nehmen müssen. Beide Gesichtspunkte laufen den Richtern des Bayerischen Landgerichts wie des Oberlandesgerichts durcheinander. Eine Unmöglichkeit, gegen Lärm zu klagen, liegt nach Entscheidung des Reichsgerichts vor, wenn das Stadtviertel, in dem der Lärm stattfindet, schon seit längerer Zeit als Fabrikviertel bekannt ist. Die Klage gegen das Straßenbahndepot wird demgemäß auch hier abgewiesen, mit der Begründung, dass an derselben Stelle sich schon lange Zeit ein Depot befunden habe. Dies bestätigt das Reichsgericht. Alle diese Präventionsbestimmungen sind natürlich unwegbar, unsäglich unbestimmt. Gesetzt etwa ein altes Pferdebahndepot befindet sich viele Jahre an derselben Stelle. Plötzlich wird der alte Betrieb eingestellt und dafür der elektrische Betrieb eingeführt. Der Grundsatz der Prävention ist somit gewahrt. Aber für die neu in das Viertel Einziehenden ist gleichwohl eine andere Konstellation als die früher bestehende gegeben. Der Lärm ist verzehnfacht, die Wohnungen verlieren an Wert, ihre Besitzer aber konnten diese Umwandlungen nicht voraussehen. Will man sich nun gleich dem Münchner Oberlandesgericht auf Ortsüblichkeit berufen, will man ihre Klage für unberechtigt erklären, dann kann natürlich etwas Ähnliches bei jeder Ortsüblichkeit zu erwarten stehen. Jeder Fabrikant, der für eine genehmigungspflichtige Anlage Niederlassungsrechte erworben hat, kann täglich zu neueren Verfahren und anderen Maschinen übergehen. Damit aber kann er den ganzen Charakter seiner Anlage ändern. Diese Erwägung zeigt also, dass bei Kollisionen der Rechte benachbarter Eigentümer der Grundsatz der Prävention nicht herangezogen werden darf. Wenn ich zum Beispiel ein Grundstück kaufen will, ein anderer aber, der das weiß, kommt mir mit der Erwerbung eines Nachbargrundstücks zuvor, auf dem er, noch ehe mein Kauf perfekt ist, einen lärmzuführenden Betrieb anlegt, soll ich da etwa des Schutzes von § 903 verlustig gehen, wonach ich jeden anderen unbeschränkt von der Einwirkung auf meine Sache ausschließen darf? Muss ich die Emission dulden, wenn man mir nachweisen kann, dass, bevor eben ich an dieser Stelle mich niederließ, die mich schädigende Einwirkung schon früher bestanden hat, ohne dass andere Leute sich geschädigt fühlten? Dann gäbe es eben überhaupt keinen Schutz gegen Emissionen. Dann könnte jeder auf seinem Eigentum so viel lärmen, skandalieren und Gestank vollführen, wie er will. Er könnte sich darauf berufen, dass das schon immer so gewesen sei und dass mein Vorgänger, der mit ihm befreundete Schlachtermeister X, sich nie darüber beklagt habe. Eben um dieser faulen Ausrede willen verfügte das Gesetz, dass der gegenwärtig gegebene Zustand, nicht aber was früher beliebt und historisch gepflogen ist, entscheiden solle. Gegen diese Rechtsverfügung verstößt das Deutsche Reichsgericht. Es verstößt dagegen, wenn es Klagen auf Emissionen mit der Begründung ablehnt, dass die den Kläger beeinträchtigenden Anlagen, zum Beispiel die Anlage einer Fabrik, eines Trambahndepots, einer Eisenbahn, sich naturgemäß entwickelt haben. Damit wird das Klagerecht gar nicht geprüft, sondern abgeschnitten. Denn wo immer Störungen auftreten, da haben sie sich selbstverständlich auch naturgemäß entwickelt. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Klaus Missfeld.